Упражнение 17, страница 47. B. Wir arbeiten morgens. Wir studieren abends. Hier studiert unsere Gruppe. Wir sprechen jetzt Deutsch. Dort liegen unsere Hefte. Hier liegt mein Buch. Wir lesen Deutsch. Dieser Student liest schlecht Deutsch. Oleg schreibt gut. Jetzt fahren wir nach Hause.